Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Preziosen aus der Beat Club Schatztruhe. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Das waren die German Bonds live am 16. April 1966 im Burgerlandhaus, damals ein angesagter Tanzschuppen im Bremer Norden. An diesem Samstag wurde der Beat Club also nicht wie sonst üblich aus einem der Studios von Radio Bremen übertragen. Später gab es in der Serie noch Live-Übertragungen aus den Londoner Clubs Tiles und aus dem Marquee Club in London, der damals noch dem Trad-Jazzer Chris Barber gehörte. Die German Bonds traten in dieser Folge in einem Programm mit den Pretty Things auf und was tightes Zusammenspiel angeht, konnten sie mit den englischen Pionieren durchaus mithalten. Die German Bonds bestanden damals aus dem klassisch geschulten Pianisten und Organisten Peter Hecht, Rainer Degner war Gitarrist und Sänger, Dieter Horns spielte Bass und sang ebenfalls, Pete Becker war der Schlagzeuger. In der gleichen Sendung präsentierten die German Bonds eine Coverversion eines Klassikwerkes, noch vor The Nice und Co., aber nach Jacques Lussier und den Swingle Singers. Die German Bonds nahmen sich eine Klaviersonate von Mozart vor, die Sonata Facile wurde damals auch als Single veröffentlicht. Der Song, der als Ouvertüre der zweiten Soundcheck-Stunde zu hören war, ging da schon etwas kräftiger zur Sache. We're Out of Sight heißt die Nummer, laut Labelauftritt der Single anno 1966 eine Eigenkomposition der German Bonds. Aus den German Bonds entwickelte sich im Jahr 1970 die Gruppe Lucifer's Friend, die eine Zeit lang im Fahrwasser von Led Zeppelin und Black Sabbath unterwegs waren. Im Booklet einer CD-Sammlung von Bear Family Records mit frühen Beat-Raritäten berichtete Ulf Krüger, dass der Bassist der German Bonds, Dieter Horns, noch immer als Musiker tätig ist, Keyboarder Peter Hecht sei Kunstmaler in Schweden und Rainer Degner lebt und arbeitet in Berlin. Der Drummer P. Peter Piet Becker verstarb 1997. Gut 4 Jahre und 53 Beat Club Folgen nach dem Auftritt der German Bonds im Juli 66 klang Musik von einer anderen deutschen Rockband so. We'll be right back. Springer mal rülpst, ein Springer mal rülpst. Rattern alle Fernschreiber. Wenn Abs einmal furzt, wenn Abs einmal furzt. Wanken alle Aktienkurse. Wenn Flick Dünnschiss hat, wenn Flick Dünnschiss hat. Entlässt Mercedes Arbeiter. Wenn ein Arbeiter kotzt, wenn ein Arbeiter kotzt, stinkt's. Lass Bauarbeiter ruhig schaffen. Lass Bauarbeiter ruhig schaffen. Kein Geld für langbehaarte Affen. Kein Geld für langbehaarte Affen. Viel Geld für glattrasierte Affen. Use. Versuchen Sie doch einmal als Deutscher die nachfolgenden Begriffe ganz wertfrei anzuhören. Deutscher Mann, deutsche Eiche, die deutsche Frau, Neger, Jude, Ostjude, Heldenbrust, Mutterbrust, die weibliche Brust, Unzucht, unehelich, Chefarzt. Musik- und Politkabarett aus dem Beat Club in den Jahren 1970 und 71. Los ging es mit einem Ausschnitt aus Beat Club Folge Nummer 60. Mike Leckebusch hatte ja lange Zeit keine deutschen Bands mehr in den Beat Club eingeladen, weil er, so heißt es, kein Interesse an Kopien angloamerikanischer Bands hatte, wenn er doch die Originale engagieren konnte. Offensichtlich ließ er sich dann aber von der Eigenständigkeit der ein oder anderen deutschen Band überzeugen. Die erste, der die Ehre zuteil wurde, nach langer Pause im Beat Club aufzutreten, war Amondyl 2 aus München. Folge Nummer 60 präsentierte zwei Songs von und mit Amondyl 2. Zu hören war gerade Eye Shaking King, damals veröffentlicht auf dem zweiten Album von Amondyl Yeti, allerdings in ganz anderer Form. Dyl-Sängerin Renate Knaub konnte im Beat Club nicht dabei sein. Gitarrist, Geiger und Sänger Chris Carrer erinnerte sich daran folgendermaßen: Wir mussten ohne unsere Sängerin anreisen und haben dann zwei Songs herausgebracht, bei denen der Gesang nicht so im Vordergrund stand. Was wir da im Beat Club abgeliefert haben, war also aus der Not geboren. Beide Songs wurden nie wieder in dieser Form gespielt, weder live noch auf Platte. Das macht unseren Beat Club-Auftritt für uns so einmalig. Soweit Chris Carrer, wobei anzufügen bleibt, dass seine ekstatischen Gesangspassagen bei Eye Shaking King durchaus einiges Unerhörtes zu bieten hatten. Neben Carrer spielten im Beat Club John Weinzierl Gitarre, Lothar Maid Bass, Kalle Hausmann Orgel und Elektronik sowie Peter Leopold Schlagzeug. Amondyl 2 waren seit dem wiedererwachten Interesse an Krautrock seit den 90er Jahren wieder sporadisch aktiv. Drummer Peter Leopold verstarb im November 2006 im Alter von 61 Jahren. Die zweite deutsche Band, die gerade zu hören war, hatte ein ganz anderes musikalisches Konzept und klang letztlich wie eine inspirierte Profiband aus England oder den USA, irgendwo zwischen Blues, Soul und Rock, aber mit einer Prise Klassik. Die Rede ist von Frumpy aus Hamburg. Take Care of Illusion ist eine Komposition von Sängerin Inga Rumpf und Keyboarder Jean-Jacques Kravetz und wurde auf der zweiten LP von Frumpy veröffentlicht. Die Version aus dem Beat Club von gerade war extra für die Sendung live eingespielt worden. Gesendet wurde sie im Juni 1971. Um Amondyl 2 und Frumpy herum gab es kurze Ausschnitte aus Filmbeiträgen des WDR, die damals die Musikbeiträge aus Bremen im Beat Club ergänzten. Zuerst waren ein paar zeitlos gültige Aussagen von Flo de Cologne zu hören und zum Schluss der Kabarettist Dietrich Kittner mit etwas deutscher Leitkultur. Um Schätze aus dem Beat Club Archiv geht's heute Nacht noch bis 3 Uhr hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk. Trotz Dominanz von sogenannten oder tatsächlich progressiven Rockmusikformen jenseits der Singlecharts schafften es in den Jahren 1970 bis 72 auch ab und zu aktuelle Single-Hits in den Beat Club. In Beat Club Nummer 73 vom November 1971 zum Beispiel Slade mit 'Cause I Love You und direkt danach eine bemerkenswerte Band aus den USA. Bemerkenswert aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil sie einen tierischen New Orleans Groove drauf hatten und weil einer der Gitarristen ganz unglaubliche Klänge aus seiner Gitarre zauberte, mit Hilfe eines Trommelstocks auf der hohen E-Seite der Gitarre. Vier Indianer aus den Staaten sind Slade hart auf den Fersen. Nummer 2 in Englands Verkaufslisten, Witch Queen of New Orleans von Redbone. She'll put a spell on you. She'll put a spell on you. She's the Witch Queen of New Orleans. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. Swirling clouds in violet haze. Reflect in Vincent's eyes of china blue. Colors changing hue. Morning fields of amber grain. Weathered faces lined in pain are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls. Frameless heads on nameless walls. With eyes that watch this world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes. A silver thorn, a bloody rose. Lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, how you suffered for your sanity, how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. John McLean, Gitarre und Gesang im Juni 1972 mit seinem zweiten großen Hit Vincent. Die extra für die Beat Club Folge Nummer 79 eingespielte Solo-Version gehört für mich zu den schönsten und überraschendsten Entdeckungen aus der Beat Club Schatztruhe. Irgendwie mochte ich den Song schon damals, aber dank der Allgegenwart der Single-Version im Sommer 72 hatte ich ihn mir wohl übergehört. Durch die Sparsamkeit und Direktheit der Beat Club Version habe ich den Song dann unlängst wieder für mich neu entdeckt. Wer mehr über die Entstehung dieses Liedes über Vincent van Gogh erfahren möchte, dem oder der sei ein Blick und Klick ins Internet empfohlen. Alan Howard hat 2007 eine Don McLean-Biografie verfasst. Sie trägt den Titel Killing Us Softly with His Songs. Und wenn man die Begriffe Don McLean, Vincent und Alan Howard eingibt, tauchen bald interessante Informationen und Bilder von Van Gogh auf dem Bildschirm auf. Vor Don McLean gab es einen Hit von Ende 1971. Die Band Redbone aus Los Angeles besang die Voodoo-Priesterin Mary Laveau, Witch Queen of New Orleans. Redbone waren ein Quartett, Lolly und Pat Vegas, zwei Brüder, waren schon seit Mitte der 60er Jahre in diversen Bands in L.A. aktiv. 1968 gründeten sie zusammen mit Anthony Bellamy und Peter DePoe die Band Redbone. Schlagzeuger DePoe hatte das Trommeln bei Zeremonien der Ureinwohner der USA gelernt. Er gehört zum Volk der Cheyenne. Die anderen Bandmitglieder haben teils lateinamerikanische Wurzeln und verwandtschaftliche Verbindungen zu den Yaqui und Shoshone. Bei Redbone gab es gerade schon einen ungewöhnlichen Gitarrensound zu hören. Komplett außerirdisch klang aber das nächste Intermezzo. Es ist Teil einer ca. 20-minütigen Nummer, die am 30. Januar 1971 in Beat Club Folge Nummer 63 gesendet wurde. Yeah. Listen to yourself. Listen to yourself. Butterfly im Januar 1971 mit dem Schlusspart des 20-minütigen Epos Butterfly Blue. Gitarrist und Sänger Mike Pinera war der Musiker, der hier den Klang seiner Stimme und Gitarre durch den Einsatz einer sogenannten Talkbox zusammenmixte und verfremdete. Der Klang der Gitarre wird hier durch einen Schlauch in die Mundhöhle des Sängers geschickt, dort vokal eingefärbt und verändert und an den Verstärker weitergeleitet, sodass die Gitarre tatsächlich zu sprechen beginnt. Mike Pinera sollte viel öfter als Pionier dieser Spielweise erwähnt werden, stattdessen erinnern sich die meisten nur an Peter Frampton oder bestenfalls noch an Joe Perry von Aerosmith und Jeff Beck Mitte der 70er Jahre. Da hatte Mike Pinera von Iron Butterfly die Nase deutlich vorn. Ganz abgesehen davon ging er hier recht radikal zu Werke. Die extrem tiefen Klänge zum Beispiel brachte er durch schlichtes Runterstimmen der tiefsten Gitarrenseite zustande. Aber auch der Rest von Butterfly Blue von Iron Butterfly ist mehr als hörenswert. Die Beat Club-Ära endete im Dezember 1972 unrühmlich. Mike Leckebusch hatte sich schon zu einem Formatwechsel und einer deutlich chartsorientierteren Sendeform entschlossen, dem 1973 dann gestarteten Musikladen. Die komplette letzte Beat Club-Folge überließ er deprimierenderweise den professionellen, aber etwas glitschigen Entertainern The Osmonds. Richtig Format mit reichlich Kontrastprogramm hatte aber noch die vorletzte Beat Club-Folge vom 25. November 1972, unter anderem mit dabei King Crimson und The Fluorescent Legion Eddie. Deren Nummern waren schon zu Beginn dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk zu hören. Hier sind noch zwei weitere Nummern aus dieser vorletzten Beat Club-Folge. Thank you. number 9. 1, 2, 3, 4. Mike Hug, Ex-Drummer von Manfred Mann, hat eine eigene Gruppe und sie spielen Blue Suede Shoes Again. Afternoons we spend together swimming in the bay. Sometimes we go fishing when the sun refused to stay. They seem to last forever, old school summer. Zwei Soundcheck-Stunden mit Schätzen aus dem Beatclub-Archiv von Radio Bremen gehen so langsam zu Ende. Das waren gerade Mike Hug und Kollegen mit Blue Suede Shoes Again sowie eingangs Alice Cooper mit Public Animal No. 9 vom damals aktuellen Album Schools Out. Mehr Musik aus dem Beatclub, nämlich speziell all die Blues-Titel, werden demnächst im Deutschlandfunk in der Reihe Blues zur Nacht, dienstags früh also vorgestellt werden. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten jetzt noch eine Zeitreise zum 7. August 1971. In Beat Club Folge Nummer 70 trat eine extrem hochkarätige Band aus den USA auf, die noch einmal ganz andere Musikperspektiven aufzeigte. Weather Report mit der Joe Savinul-Komposition Waterfall.